Erster im vierten Jahr von König Joachim sprach Gott zu Jeremia. Zweiter Gott sagte, nimm ein Buch. Schreibe alle meine Worte darin auf. Schreibe über Israel und Juda und alle Völker. Dritter, vielleicht hören die Menschen in Juda zu. Vielleicht lassen sie das Böse sein. Dann vergebe ich ihnen ihre Sünden. Vierter, Jeremia rief Baruch. Jeremia sagte die Worte. Baruch schrieb alles in das Buch. Fünfter, Jeremia sagte zu Baruch, ich darf nicht in den Tempel gehen. Sechster, geh du in den Tempel. Lies die Worte Gottes laut vor. Theodas am Tag des Fastens. Alle Leute aus Juda sollen es hören. Siebter, vielleicht beten sie zu Gott. Vielleicht hören sie auf mit dem Bösen. Gott ist sehr zornig auf dieses Volk. Achter, Baruch tat alles, was Jeremia sagte. Er las die Worte Gottes im Tempel vor. Neunter, es war im fünften Jahr von König Joachim. Alle Leute in Jerusalem sollten fasten. Zehnter, Baruch las die Worte von Jeremia vor. Er stand im Tempel bei einem Tor. Alle Leute hörten zu. Elfter, Michaja hörte alle Worte Gottes aus dem Buch. Zwölfter, er ging zum Palast des Königs. Dort saßen viele wichtige Männer zusammen. Dreizehnter, Michaja erzählte ihnen alles. Er sagte, was Baruch dem Volk vorgelesen hatte. Vierzehnter, die Männer schickten Judy zu Baruch. Judy sagte, bring das Buch mit und komm her. Baruch nahm das Buch und kam. Fünfzehnter, sie sagten, setz dich und lies uns vor. Baruch las ihnen das Buch vor. Sechzehnter, die Männer hatten Angst. Sie sagten zu Baruch, wir müssen das dem König sagen. Siebzehnter, sie fragten Baruch, wie hast du das geschrieben? Hat Jeremia dir das alles gesagt? Achtzehnter, Baruch sagte, ja, er hat mir alles gesagt. Ich habe es mit Tinte aufgeschrieben. Neunzehnter, die Männer sagten, versteck dich mit Jeremia. Niemand darf wissen, wo ihr seid. Zwanzigster, sie legten das Buch in ein Zimmer. Dann gingen sie zum König. Sie erzählten ihm alles. Einundzwanzigster, der König schickte Judy. Judy holte das Buch. Er las es dem König und den Männern vor. 22. Der König saß in seinem Winterhaus. Vor ihm brannte ein Feuer. 23. Judy las ein paar Seiten vor. Dann schnitt der König sie ab. Er warf sie in das Feuer. Am Ende war das ganze Buch verbrannt. 24. Der König und seine Diener hatten keine Angst. Sie waren nicht traurig über die Worte. 25. Einige Männer baten den König, verbrenn das Buch nicht. Aber der König hörte nicht auf sie. 26. Der König wollte Baruch und Jeremia fangen. Aber Gott versteckte sie. 27. Der König hatte das Buch verbrannt. Da sprach Gott wieder zu Jeremia. 28. Gott sagte, nimm ein neues Buch. Schreibe wieder alle Worte auf. Schreibe alles wie im ersten Buch. 29. sagt zu König Joachim, du hast das Buch verbrannt. Du hast gefragt, warum kommt der König von Babel? 30. Darum sagt Gott, Joachim wird keinen Sohn auf dem Thron haben. Sein Körper wird draußen in der Hitze liegen. 31. Ich werde ihn und seine Familie bestrafen. Ich bringe Unglück über Jerusalem. Sie haben nicht auf mich gehört. 32. Jeremia nahm ein anderes Buch. Er gab es Baruch. Baruch schrieb wieder alles auf. Er fügte noch viele andere Worte hinzu.